Erster, das ist ein Lied von David. Zweiter, mein Herz ist bereit, Gott. Ich will singen und Musik machen. Dritter, wacht auf, meine Instrumente. Ich will früh am Morgen singen. Vierter, ich danke dir vor allen Menschen. Ich singe Lieder für dich. Fünfter, deine Liebe ist sehr groß. Sie geht bis zum Himmel. Sechster, sei groß über dem Himmel, Gott. Zeige deine Macht auf der Erde. Siebter, hilf deinen Freunden. Rette uns mit deiner starken Hand. Achter, Gott hat in seinem Haus gesprochen. Er freut sich. Er teilt das Land Sichem und Sukkot auf. Neunter, Gilead und Manasse gehören mir. Ephraim schützt mich. Juda ist mein Stab. Zehnter, Moab ist wie eine Schüssel. Edom gehört mir auch. Ich freue mich über Philister. Elfter, wer bringt mich in die feste Stadt? Wer führt mich nach Edom? Zwölfter, hast du uns verlassen, Gott? Gehst du nicht mit unseren Soldaten? Dreizehnter, hilf uns gegen unsere Feinde. Hilfe von Menschen ist nicht genug. Vierzehnter, mit Gott sind wir stark. Er gewinnt gegen unsere Feinde.